Hallo. Hey, ich bin da. Hallo. Hi Hi, zusammen. hallo. Grüß Gott. Hallo, grüß dich. Ich weiß nicht, ob du uns, ja, ich glaube, du kennst uns schon, aber wollte mich auch kurz vorstellen. Ich bin Leonid. Dennis? Geil. Ja. Hörst du uns? Ich höre euch alle, aber einer von euch hat den Livestream an. Okay, jetzt ist besser. Hört ihr mich auch? Ja, Ich höre dich alles perfekt und sehe perfekt. dich perfekt. Super. Okay, Freunde. Wie gesagt, Leo und das ist Leo. Ich bin Dennis. Wir machen das zum ersten Mal, deswegen kann es sein, dass es vielleicht ab und zu, weiß nicht, technisch spinnt, aber ich habe das schon mal getestet und soll alles klappen. Dennis, ist das jetzt live? Kannst du gucken, ob es auf unserem Kanal? Ja, ich habe es gerade geguckt. Es läuft auf jeden Fall gerade. Okay, cool. Cool. Sollen wir kurz auf Twitter jetzt auch Shoutout machen oder reicht's? Ich glaube, es sollte reichen. Ich Okay. gucke gerade, ob ich es irgendwie auf meinem YouTube-Kanal kann ich in Discussions, glaube ich, irgendwas posten. Ich weiß nur nicht, ob man das sehen kann. Okay. Einen Moment. So, schauen wir mal. Und Gustavo kommt später, oder? Genau, Genau, der ist kommt noch ein jetzt. bisschen arbeiten. Halbe Ein Stunde oder bisschen. 20 Minuten kommt der. Cool, naja, lass uns dann loslegen. Ich würde vorschlagen, dass wir haben jetzt zwei quasi Wünsche von der Community bekommen. Und zwar eine Zuschauer hat uns gebeten, etwas über WDRs Beitrag über identitäre Bewegung irgendwas zu sagen. Und ich habe gesehen, dass es bei dir, Sally, so auf Twitter ein Mädchen hat geschrieben, dass sie etwas über Referendum hören möchte. Weiß nicht, hast schon darüber ein Video gemacht. Weiß nicht, ob du das möchtest. Aber zum WDR-Beitrag habe ich definitiv was zu sagen. Ja klar, also ganz kurz, also ich habe den Tweet zuerst nicht verstanden, weil ich meine, ich habe ja schon Video hochgeladen gehabt, also Okay. ja, also mich interessieren, was auf dieser Ebene so Sachen angehen. Erstens mal, wo ich die Expertise habe. Ich habe ja Lehramt studiert und kurz vor meinem Staatsexamen abgebrochen. Philosophie, Englisch und Politikwissenschaften. Alle Scheine gehabt und jetzt Amerikanistik mit Schwerpunkt Kulturwissenschaften und Politikwissenschaften, also ein interdisziplinärer Studiengang. Und wenn man sich das Erdogan-Referendum, also man kann sich's auf verschiedenen Ebenen anschauen und beobachten. Und mich interessiert halt so, was ist die Außenwirkung auf die Gesellschaft? Warum machen bestimmte Politiker bestimmte Sachen? Also zum Beispiel fand ich es ganz interessant, dass er dann angefangen hat, so die Niederlande als Nazis wenn das sein Wortlaut war, so als Nazis zu beschimpfen. Es fing mit Niederlanden an, dann hat er es weiter auf Deutschland durchgezogen. Ja, genau, aber dass er überhaupt die Niederlande so, also das macht ja gar keinen Sinn. Also selbst wenn das emotional, wenn man das mal ganz abkoppelt, ist das ja schon komplett blöd, ja, weil ich meine Amsterdam und die wurden ja belagert. Wie viele Menschen da gestorben sind, das ist ja abnormal. Aber man hat halt gemerkt, dadurch, dass er diese Sprache genutzt hat, welche Leute er damit ködern wollte. Also den bösen, pseudofaschistischen Westen, ja, das kennen wir ja auch ganz oft von, ja, sag ich mal, von ultrarechten, orthodoxen Serben oder Russen, sage ich mal. Wenn die halt andere als Faschisten betiteln. Das hat man auch im Donbasskrieg gesehen, wenn halt paramilitärische Russen oder keine Ahnung, so komische Leute, das sind alles Faschisten, das sind alles Faschisten. Währenddessen sperren sie halt die ganze Presse und so ein, die kritisch über die berichten. Ja, und gibt's nicht viel zu sagen. Also das ist so mein Take einfach auf die Sache. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Oh, Gustavo. Hi, Janale. Hi. Gustavo, ganz wichtig, nimm Gustavo. Okay. Ja, ja, ich finde es ganz interessant, was du sagst über so diese Nazi als Schimpf- oder Kampfwort. Ja, das ist tatsächlich so. Ich komme selbst aus Russland, komme so aus Moskau. Und ist natürlich jetzt das Wort Faschismus wird da auch ein bisschen so benutzt wie heutzutage, keine Ahnung, in der westlichen Welt. Die Linken das benutzen. Im Prinzip alle, was uns nicht gefallen, sind Nazis oder Faschisten oder so. Das ist, glaube ich, jetzt ein universelles Kampfwort sozusagen. Das hat, glaube ich, momentan keine historische Bedeutung oder Hintergrund. Das ist einfach Schimpfwort. So wie sie das wollen. Ja, es ist halt ein geladenes Wort mit bestimmten Konnotationen. Ob die jetzt stimmen oder nicht, ist den Leuten, denke ich mal, egal. Hat man auch bei Trump gesehen. Er ist ein Faschist. Fertig. Das sind dann halt die Aussagen. Aber die sprechen ja schon wahren Kern ein bisschen an. Weil ich meine, wenn man gerade bei Trump so gehört hat, er will die Verleumdungsrechte verschärfen, gerade was Medien sowas angehen. Und in Amerika ist er durch das First Amendment, Free Speech, glaube ich. First Amendment, genau. Ich bringe das immer durcheinander. Ja. Ganz, ganz wichtig. Und dann läuten halt die Alarmglocken. Was halt total witzig ist, weil die Republikaner sich ja immer als diese Constitutionals darstellen. Also die sind die wahren Beschützer der Verfassung Amerikas. Das ist richtig, aber es gab auch sehr viele Rechte oder Konservative, die genau damit ein Problem hatten, auch schon während der Wahl Trumps. Die fanden alles geil, so die Mauer, alle möglichen Edikte, die er davor hatte, aber als er gesagt hat, hier die Libel Laws, dass der sie verschärfen wollte, haben auch die Konservativen, zum Beispiel Gavin McInnes, gesagt, so, oh, nee, das ist too much, da bin ich absolut dagegen. Das sind Probleme, da können wir gerne drüber sprechen. Aber alles andere finden wir eigentlich total geil. Ja, das ist der mit dem Bart, stimmt. Genau, Rebel das ist der von Rebel Media. Ah ja, ist auch so ein Kackscheiß da. Ja, er ist schon lustig, du kannst dann, klar, ich kann mit ihm nicht hundertprozentig einverstanden sein, aber ich muss sagen, das was halt, im Endeffekt ist er momentan einer der lustigsten Leute, glaube ich, in Amerika. Er und Steven Crowder. Weil alle anderen, so diese Late-Night-Komiker, ich weiß nicht, ich kann sie nicht mehr tragen. Ja gut, aber sein neuer Held ist ja auch der Bay Stickman, ne? Entschuldigung? Der interviewt auch neuerdings immer den Bay Stickman. Für alle, die gerade keine Ahnung haben, was das ist der Mann, der bei, ich glaube, das waren die Berkeley Riots, ich kann mich auch irren, der mit Schild und Stock bewaffnet war und auf einen Antifa-Vertreter eingeschlagen hat. Das ist sein Liebling. Ja, er ist halt kontroverser Typ, aber ich finde es wirklich, ich weiß nicht, das ist ein bisschen ein anderes Thema, aber können wir dann später besprechen, der Jan Böhmermanns Auftritt bei Seth Meyers, das war auch so ein bisschen, weiß nicht, was ist so eine, ich weiß nicht, ob er was zu sagen hatte. Aber egal, lass uns jetzt kurz zum Thema wieder zum Erdogan kommen. Ich weiß nicht, haben wir noch was zu sagen, Gustavo? Weil ich habe einen Wunsch auf Twitter bekommen, das kurz dazu was zu sagen. Zu Erdogan in Bezug worauf? Ja, einfach zum Erdogan. Mit den Niederlanden. Gut, es wird ja hier in Deutschland ja ziemlich debattiert zum Thema, wie die Deutsch-Türken gewählt haben. Und es gibt auch diese Debatte um die Manipulation vor Ort in der Türkei. Also es gibt sehr viele laute Stimmen hier in Europa, die behaupten, der knappe Ausgang der Türkei resultiere daraus, dass die ungültigen Stimmen dennoch für Erdogan praktisch Erdogan zugesprochen worden sind, fälschlicherweise. Ob es jetzt stimmt oder nicht, sei dahingestellt, aber das stärkt natürlich dann dass dieses Leitmotiv der Kritiker von Erdogan in Europa, dass er nun mal sehr stark die Türken außerhalb des eigenen Landes mobilisieren konnte und dass diese wirklich offenherzig dann auch diese Einladung angenommen haben, in der Türkei sein Präsidialsystem in seinem Sinne durchzusetzen. Also das hat, dass sie sozusagen das Fünkchen an der Waage gewesen sind. Dass in der Türkei es 50-50 war und zum Beispiel in Deutschland, in Belgien und in anderen europäischen Ländern weit über 60%, in Belgien soweit ich weiß, 75% der belgischen Türken sich für die Reform des Präsidialsystems entschieden haben. Und das heißt also, es gibt eine zweigespaltene Türkei, soweit ich das gesehen habe. Es gibt ja diese Grafiken auch überall, auch in den deutschen Medien, zu den verschiedenen Wahlbezirken der Türkei, die ganz klar zeigen, dass es auch eine Art West-Ost-Gefälle gibt in der Türkei selbst. Das heißt, in den großen Ballungsgebieten, zum Beispiel Izmir, Bursa, Istanbul, Izmit, an den Meerengen, an der Ägäisküste, stimmte man mehrheitlich gegen Erdogan und je weiter östlich man ging, Richtung also Anatolien, Zentraltürkei, umso Erdogan-freundlicher ist es ausgegangen. Mit Ausnahme einiger Kurdengebiete, die per se dann eh gegen Erdogan sind, aufgrund anderer Gegebenheiten. Ja, also im Sinne so, was du meinst, so quasi demokratische Gebiete waren gegen Erdogan und so die... Nein, nein, ich sage jetzt nicht, dass diejenigen, die für ihn stimmen, undemokratisch seien. Also aber eher konservative, sage ich mal so. Oder? Also es gibt ganz klar ein Ost-West-Gefälle in der Türkei selbst und eine ziemlich gut funktionierende Mobilisierung seiner Anhänger, also Erdogans Anhänger, außerhalb der Türkei, in Frankreich, in Deutschland, Belgien, Niederlande und so weiter und so fort. Erstaunlicherweise gab es dann wenige Länder, in denen die Auslandstürken eher für Nein stimmten. Und das waren vor allem Länder mit sehr geringen türkischen Communities, also die mit vielleicht nur ein paar Tausend oder ein paar Hundert nur ausmachten. Zum Beispiel in Spanien und in den USA haben die dort lebenden Türken mehrheitlich mit einer mehr als 70% gegen Erdogan gestimmt. Das sind aber relativ kleine Communities im Vergleich zu Frankreich, zu Österreich, zu Deutschland etc. Das heißt, in den Ländern, in denen Türken zum Teil schon in der zweiten, dritten Generation leben und in denen sie riesige Zahlen aufweisen, die in die Hunderttausende oder gar Millionen gehen, wählte man mehrheitlich für Erdogan. In Ländern mit relativ kleinen Communities, die auch relativ jung sind, vielleicht sogar auch Erstankömmlinge in die entsprechenden Länder, USA oder Spanien, mehrheitlich gegen Erdogan. Das war so die Tendenz, zumindest im Ausland. Okay. Also das heißt, meine, worauf hinaus willst du, das ist so die jungen Türken, die sind sozusagen so konservativer als die Älteren. Das ist das Erstaunliche, denn in allen Ländern in Europa, in dem Türken seit mehreren Generationen zum Teil schon leben, hat man sich mehrheitlich für Erdogan ausgesprochen. Das gilt für vor allem Mitteleuropa und Nordeuropa, also die Benelux-Länder, Deutschland, Österreich etc. Und das ist schon auffällig. Das heißt, diese Ergebnisse wären nicht ohne die zweite und dritte Generation nicht erreichbar gewesen. Das heißt also auch, Menschen, die in Europa geboren und aufgewachsen sind, stimmten jetzt auch für diese Änderung der institutionellen Gegebenheiten in der Türkei, also mehrheitlich für Erdogan. Okay. Ja gut, haben wir noch was zu sagen zum Thema, oder? Sally, wie ist es bei dir? Ja, ich habe da so eine Theorie ein bisschen gehört, dass gerade in Deutschland, Belgien, da wo es die meisten Türken gibt, halt die mehr Erdogan gewählt haben. Und dann versucht man ja irgendwie so einen Erklärungsversuch daraus zu ziehen, wo ich auch ein bisschen sagen muss, da muss man ein bisschen skeptisch sein, was ich zum Beispiel gehört habe, so mehr aus dem, ich sag mal, rechten Lager, mehr oder weniger, wird dann halt gesagt, da wo halt die Parallelgesellschaften am größten sind, wo die Assimilation nicht funktioniert hat. Klar, Amerika, Melting Pot, ist auch geografisch gesehen weit weg. Interessant ist halt für mich, warum Spanien im Vergleich zu den anderen Ländern nicht so stark vertreten ist. Ich meine, letztendlich ist ja klar, Deutschland und Belgien oder Europa, der kann mir auch her zum Wahlkampf machen. Natürlich wird er dann Leute sozusagen auf sich ziehen, wenn er halt hier extra herkommt. Aber meinst du, Sally, dass es nicht damit zusammenhängt, dass es im Vergleich, also jetzt speziell in der türkischen Community, also Spanien ist ja erst seit vielleicht 20 Jahren maximal so ein Einwanderungsland geworden. Okay. Bis in die 80er hinein war das ein Land, das eher ein Auswanderungsland gewesen ist. Und verstärkt seit dem Beitritt in die Europäische Union ist nun mal auch Spanien ein Einwanderungsland geworden, und zwar massiv. In relativ kurzer Zeit erhöhte sich die Bevölkerungszahl und das mit einer sehr niedrigen Geburtenquote von 40 Millionen auf fast 48 Millionen, soweit ich es in Erinnerung habe. Und diese 8 Millionen sind nichts anderes als Zugewanderte aus dem Ausland, zum Teil auch aus dem europäischen Ausland, aber auch aus Nordafrika und besonders auch Lateinamerika. Wobei, also was im Falle der türkischen Community in Spanien sicherlich ein Unterschied ist zur türkischen Community in Deutschland, Österreich oder den Benelux-Ländern, ist, dass es sich in Spanien aufgrund der Tatsache, dass es erst seit kurzem Zeitraum ein Einwanderungsland ist, es sich um eine Erstgeneration handelt. Das sind Menschen, die in den letzten Jahren sicherlich erst in Spanien sich niedergelassen haben. Im Falle der mitteleuropäischen Länder sprechen wir schon inzwischen fast schon von einer dritten Generation. Das heißt also, die Konstellation dieser Community in Spanien, auch wenn sie viel geringer ist, auch numerisch spielt das eine Rolle. In Spanien sind das vielleicht einige 10.000. In Deutschland sprechen wir von fast 4 Millionen, soweit ich weiß, von türkischstämmigen mit deutscher Staatsbürgerschaft oder doppelter Staatsbürgerschaft beziehungsweise Personen, die nur die türkische Staatsbürgerschaft haben. Die Konstitution der Community ist vollkommen unterschiedlich. Wir sprechen hier in Deutschland schon von einer zweiten und dritten Generation, in Spanien bei weitem nicht. Ich glaube, also was ich mir gut vorstellen kann, wo ich mir fast sicher bin, ist, es gibt mal abgesehen davon, also vor ein paar Jahren hat man ja eigentlich gesagt, dass die Türken hier in Deutschland oder vor einem Jahrzehnt auch schon, dass das eigentlich keine richtigen Türken sind, ja. Dass man gesagt hat, die sind damals hergekommen, 60er, 70er Jahren. Und während sich die Werte in der Türkei weiterentwickelt haben, sind die mehr oder weniger stehen geblieben. Der Effekt hat auch irgendeinen Namen, ich weiß gerade nicht, was das Fremdwort ist. Und die wurden ja selber, die Deutsch-Türken wurden ja von den Türken im eigenen Land, wurden die nicht gerade positiv gesehen. Das waren irgendwie die Geldsäcke oder so, hat man die ganz abfällig genannt. Also es waren halt keine Türken mehr, sondern halt nur Leute, die Kohle hatten. Was aber in den letzten Jahren passiert ist, also nur um einen Erklärungsversuch zu finden, also Erdogan hat es geschafft, diese türkische Identität, also diese Identitätspolitik auf diese Menschen hier, sag ich mal, in Deutschland zu übertragen, um eine türkische Identität zu bilden, eine Verstärkung des Selbstbewusstseins, wirtschaftlicher Aufschwung selbstverständlich, wie der jetzt vonstatten kam, sei mal dahingestellt. Und komischerweise, also ich habe gemerkt, am Anfang war ja Erdogan ziemlich demokratisch, sag ich mal. Er hat ja, sag ich mal, Todesstrafe abgeschafft, bla bla bla, und das Ganze und das Militär in seinen Zügeln dann wieder halten können nach Jahrzehnten. Und erst als es autoritärer wurde, hat man hier gemerkt, dass die Leute, also so habe ich das Gefühl, dass die auch ein bisschen sich türkischer gefühlt haben. Ja, jetzt haben wir einen starken Mann da unten und der hat unser Land wieder groß gemacht. Und ich glaube, das ist halt der Grund, warum sich die Leute danach sehen. Und dieser Rückkopplungseffekt, selbstverständlich, ich glaube, das Referendum ist jetzt erstmal irrelevant. Das hätte auch irgendwas anderes sein können, ja. Ja. Es war ein Triggerfaktor, der durch sicherlich auch in einem anderen Kontext, also nicht unbedingt im Falle dieser Änderung des Regierungssystems, hätte anfallen können. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber siehst du nicht vielleicht eine Konnotation, weil die Türkei war in ihrem Staatswesen ja laizistisch geprägt seit der Einrichtung der Republik 1923 durch Kemal Atatürk. Siehst du da einen Zusammenhang vielleicht mit auch einer sozusagen einer langsamen Auflösung des Laizismus als Hauptbestandteil des Staatskonzeptes? Also dass die Türkei langsam also dass es für die Türken, und die Türkei langsam etwas Normales wird, den Laizismus vielleicht ad acta legen zu können, obwohl es vielleicht noch vor 10 Jahren ein absolutes Tabu war. Das heißt also, der Kemalismus und damit auch der Laizismus, das war etwas Unveränderbares. Und das, man versucht jetzt auch diesen den Grundgedanken des Kemalismus auch im Staatswesen vielleicht etwas aufzuweichen. Und das gab es seit der Gründung der modernen Türkei überhaupt nicht. Das ist das erste Mal unter Erdogan, in dem dieses Phänomen auftritt. Und das hat auch eine religiöse Konnotation. Siehst du da einen Bezugspunkt? Das heißt, es ist vielleicht auch, dass erstmalig ein Staatspräsident nicht nur die Türkei nach außen stärker wirken lässt, sondern mitunter auch das Ganze religiös, mit einer religiösen Identität verknüpft? Ja, also ganz klare Antwort, ja, auf jeden Fall. Erdogan war ja sogar im Gefängnis deswegen, in seiner Vorgängerpartei. Ich weiß nicht mal, wie die hieß. Die wurde auch verboten. Er war damals auch, glaube ich, war er da schon damals Bürgermeister von Istanbul? Weißt du das noch? Ich bin gerade nicht sicher, wie die Chronologie. Ich glaube schon. Aber ich glaube, er hatte ziemlich viel Glück. Also das war ja so sein erster politischer, sag ich mal, Aufstieg auf einmal. Dann kam er ja in den Knast, hat sich dann von der Partei irgendwie abgeschworen, ob das jetzt ein taktischer Grund war, sagen wir dahingestellt. Und nach dieser langsamen Demokratisierung kam ja auch diese schleichende Religiosität, Islamisierung, wenn man es vielleicht so nennen darf. In öffentlichen Gebäuden darf man keinen Alkohol mehr ausschenken oder trinken oder so, irgendwie sowas wegen, ja, hier Allah und so ein Blödsinn. Und ich glaube, diese religiöse Identität, kann man auch sagen, taktisch sehr klug gewählt, da in den letzten Jahren gerade die Identitätsfindung unter jungen Türken stark mit der Religion zusammenhängt. Sogar noch stärker, bevor Erdogan groß damit angefangen hat. Sag mal so, Pierre Vogel und sowas haben ja auch sehr viele Türken, sag ich mal, anziehen können und Türkinnen. Und ich glaube, Erdogan, vielleicht aus eigener Überzeugung, keine Ahnung, aber er hat das einfach als taktischen Vorteil gesehen, diese zwei nationalistisch, sage ich mal, und diese religiöse Identität zusammenzuführen. Mal ganz davon abgesehen, dass es auch christliche Türken gibt oder so. Ja, ja, gibt es natürlich auch. Also das variiert je nach Statistik, aber zwischen 20 und 30%, so die Schätzungen der Bevölkerung, sind ja auch keine Sunniten, also, sondern Aleviten. Und da gibt es ja auch immer islamisch die Diskussion, ob Aleviten tatsächlich Muslime seien. Der ganz große Unterschied zum Beispiel, dass sich mit dem Islam auskennt, es gibt ja die 5 Säulen des Islam, also die Zakat, also sprich die Almosengabe, die Pilgerreise nach Mekka etc. oder das tägliche Gebet. Das ist laut Islam ja Pflicht, das sind ja die 5 Säulen, so nennt sich das ja auch, während die Aleviten es nicht als Pflicht, sondern als Empfehlung sehen. Und das ist so ein theologischer Hauptunterschied, bei dem mitunter, durch den mitunter viele Muslime sagen, die Aleviten seien keine Muslime. Und es ist kein, für mich vielleicht auch kein Zufall, dass insbesondere alevitische Türken kemalistischer sind als andere. Deswegen also, dass mitunter Erdogan auch in der Türkei selbst Personen mit einer bestimmten Konstellation, mit einer bestimmten Biografie besonders anspricht. Das heißt, sunnitische Muslime, die sich ethnisch auch als Türken begreifen, in der Türkei selbst. Denn die Kurden zum Beispiel, auch wenn sie mehrheitlich Sunniten sind in der Türkei, die wählen ja nicht Erdogan, die wählen ja nicht die AKP, die wählen ja ihre eigene Partei. Ja. Genau, richtig. Das heißt also, ich sehe dann auch eine, in der Türkei selbst sieht man auch im Wahlverhalten sozusagen Trennungslinien, sowohl nach Ethnien als auch nach Religionszugehörigkeit, beziehungsweise nach Intensität der persönlichen Religiosität. Besonders religiöse wählen eher Erdogan als, sagen wir mal, Personen, die sich nur kulturell als Muslime betrachten, aber nicht besonders bedacht sind, die Riten der Religion wirklich auszuleben oder die Religion an sich. Ja, ich glaube, im Endeffekt geht es, glaube ich, um darum, dass Türkei so nach, oder die meisten Türken nach Identität suchen und diese Suche wird von Erdogan irgendwie instrumentalisiert, meiner Meinung nach, wenn man das irgendwie kurz gesagt, oder? Ja, es zählt auf jeden Fall auf die Leute ab, die sich sowieso schon hier fremd fühlen. Zum Beispiel Leute, gerade wie Gustavo oder wie Sally sagt, in der dritten Generation in Deutschland sind, die sich quasi als nichts Halbes und nichts Ganzes fühlen, die, und denen wird quasi, ich sag mal so, der Weg ein bisschen einfacher gemacht. Siehst du es dann ähnlich, Sally? Ja, ich kenne das auch selber, das ist ja jetzt nicht so ein Türkei-Ding. Meine Eltern sind ja Albaner und da ist es typisch, dass du, auch wenn du hier in der zweiten, dritten Generation aufgewachsen bist, geboren bist und so gut wie gar nicht deine Muttersprache, ich würde nicht mal Muttersprache sagen, sondern die Sprache deiner Eltern kannst, die meisten identifizieren sich als Albaner oder Serben oder was, keine Ahnung. Es ist ja bei vielen Jugos so. Aber glaubst du, das hat was damit zu tun, mit der Eigenidentität oder wo man in Anführungszeichen lebt? Also wenn man quasi nur Serben und nur Albaner um sich herum hat, glaubst du, das ist Teil davon? Also wenn deine Familie oder wenn deine Freunde in ein komplettes deutsches Gebiet gesiedelt wären, wäre dann die Assimilation anders gewesen oder hätten sie dieses, würde man das Ganze bei sich immer noch bei sich behalten? Das ist schwer. Schwer zu sagen. Ich glaube, es gibt so zwei Effekte. Einer ist so ein, sag ich mal, so ein egoistischer, so eine Selbstprofilierung, weil Identität finden, suchen ist ja was Schönes. Gibt ja einem auch ein positives Gefühl, zu wissen, was man ist. Mhm. Mit allen Vorteilen und wenigen Nachteilen bei den meisten, die Identitätspolitik betreiben. Ich bin Türke, ich bin anders. Ja, also ich bin was Besonderes, so in dem Fall. Was das so im Gruppenmäßigen schwer zu sagen. Also ich kenne auch albanische Communities, die sehr, ja, wie soll man sagen, sehr konservativ eingestellt sind, unter sich mehr oder weniger, aber die blasen das nicht in die Welt raus. Ich würde mal sagen, das ist so eine Art Wertekonservativ, aber beruht nicht so stark auf äußerliche Repräsentation seiner Identität, seiner Ethnie. Also wir haben viele zum Beispiel, die sind stolz, Albaner zu sein und albanische Hochzeit und du musst einen Albaner oder Albanerin heiraten, ganz, ganz wichtig, bla bla bla. Aber wenn man mit anderen Leuten redet, dann ist das so, zählt Religion wieder nicht, dann zählt wieder ein liberales Weltbild. Wie das bei den Türken jetzt genau ist, ja, ich denke mal ähnlich, aber Erdogan hat es halt geschafft, es ein bisschen zu verpesten. Aber stammt deine Familie aus dem Kosovo oder aus Mazedonien? Nee, aus Montenegro. Aus Montenegro, okay. Genau. Also östlichen Teil, so an diesem Länderdreieck zu Albanien und Kosovo. Oh, okay. Was ja früher ja Albanien war, also vor 100 Jahren oder so. Okay. Gut, ich würde vorschlagen, dass wir zum nächsten Thema kommen, oder? Wie seht ihr das? Ja. Lass uns jetzt den wunderbaren WDR-Beitrag über Identitärbewegung besprechen. Ja. Eigentlich. Also der Martin Sellner war ein bisschen pikiert, ne? Also der war schon ein bisschen angekratzt. Ja, also ich meine, sagen wir so, also er sagt ja auch im Video selbst, also wir schauen uns das sowieso erstmal an oder sprechen noch. Naja, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, überhaupt dieses Video zu sehen, weil. Nein, also ich meine, er hat ja relativ gekontert, weil einfach die Videoproduktion, da teile ich seine Auffassung, einfach zu plump gewesen ist. Ja, das. Aber gut, Debi, was hält ihr davon? Also du findest das Video plump oder seine Reaktion? Nein, also ich finde die Produktion des WDR zum Thema, eigentlich, das war einfach zu plump mit diesen überdrehten Schauspieler, mit dem Baseballschläger. Sellner selbst geht ja auch in seine Kritik drauf ein. Also ich fand die Produktion nicht sonderlich ernst. Das heißt also, wenn man sich mit politischen Themen beschäftigt, ist es so, dass da offensichtlich, wenn man bestimmte politische Themen in den Medien besprechen will oder beziehungsweise Produktion zu bestimmten politischen Themen macht, dass man versucht, eher zu verunglimpfen, als sich tatsächlich sachlich damit auseinanderzusetzen. Das hat Sellner auch so kritisiert. In diesem speziellen Falle sehe ich das genauso, da teile ich seine Auffassung. Also es war einfach zu unsachlich. Also, ja, ich fand das einfach zu plump, zu unsachlich. Kurze Frage dazu, das ist nämlich so ein Bereich, der mich sehr interessiert. Warum glaubt ihr, haben die das gemacht? Weil sie der Überzeugung sind, das gar nicht auf eine sachliche Ebene machen zu müssen? Oder weil sie denken, das ist so, bringt mehr Einschaltquoten? Aus Erfahrung glaube ich, dass sie es gemacht haben. Also ich will einfach sagen, dass wir beide, Dennis, dass wir beide so aus der Medienecke kommen. Das sozusagen, das unser Fachgebiet ist. Aus Russia und, Today. Genau, aus Russia Today und hier Sputnik. Und Sputnik, ja. Und Channel One. Pass auf, genau, also aus Erfahrung kann ich sagen, dass sie es gemacht haben, weil irgendein Redakteur gesehen hat, das ist gerade ein heißes Thema, das sollten wir aufdecken. Aber wir müssen es auch irgendwie ein bisschen unterhaltsam machen, sodass die Leute es gucken. Eine versteckte, in Anführungszeichen, linke Agenda sehe ich da nicht, sondern einfach nur eine Herangehensweise, die, ich sag mal, ein bisschen unglücklich geworden ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin nach dieser Doku, bin ich so schlau wie zuvor gewesen. Ja, aber nicht mehr. Also die Aussage war, es fängt halt an mit diesem Neonazi-Verschnitt. Die identitäre Bewegung wird damit direkt verglichen. Im Sinne von, das sind dieselben Nazis, sie machen dasselbe, aber sie sind nicht gewalttätig, sie hetzen nicht gegen Ausländer, sondern machen es auf eine ganz perfide andere Weise, etc. etc. Also dann haben sie ihre Parallelen aufgebracht. Und was mich da am meisten gestört hat, ist, wo sie gesagt haben, sie nennen Rasse jetzt Identität und Pogrome nennen sie Spaziergänge. Und da hatte ich ein Problem, denn die Nazis, die Pogrome der Nazis waren das Einschlagen von Fensterscheiben von jüdischen Geschäften und an sich Gewalttaten an jüdischen und eventuell homosexuellen Mitbürgern. Ich bin nicht sicher, wie weit das gegangen ist. Und soweit ich weiß, hat die identitäre Bewegung das bei ihren Spaziergängen nie getan. Oder beziehungsweise ich habe nichts davon in den Medien gelesen. Oder kann mir hier jemand eines Besseren belehren? Also soweit ich weiß, gab es nie Gewalt, die von der identitären Bewegung selbst ausging, wenn sie in der Öffentlichkeit präsent gewesen ist. Soweit ich weiß nicht, ob es tatsächlich da andere, ob es Situationen gab, in denen tatsächlich sie Gewalt ausübten. Aber ich denke, Söldner selbst würde dieses Pferd nicht so reiten, sprich von wegen von uns ging nie Gewalt aus, wenn er sich nicht hundertprozentig sicher wäre, dass das tatsächlich so ist. Denn er wird dabei auch damit an seiner Aussage ja gemessen. Das heißt also, er wirbt ja immer ständig mit seiner Bewegung als sozusagen eine friedliche Bewegung. Ja, das habe ich auch öfters gehört. Und vor allem die Sache ist die Tatsache, dass sie durch den Verfassungsschutz beobachtet werden, würde es mich wundern, wenn Gewalt von ihnen ausgehen würde. Denn dann würde, soweit ich den Verfassungsschutz einschätze, sie den Laden einfach komplett dicht machen und sie komplett für illegal erklären. Oder natürlich. Sally, hast du da irgendwie eine andere Sicht oder einen anderen Input? Nur mal kurz zur Doku. Ich habe die Doku das erste Mal nur gehört und dann dachte ich so ab der Hälfte, was ist das? Höre ich da gerade? Das ist öffentlich-rechtliches Fernsehen. Aber ich dachte so, die Soundkulisse war so dermaßen wichtig in dieser Doku. Ja. Ja, wirklich wie eine Hollywood-Produktion, was den Sound angeht. Das ja, ist, genau. Und dann da dachte ich irgendwie so, was passiert denn da? Und dann laufen da halt Leute rum und dann denkst du, das wäre irgendwie so ein, keine Ahnung. Godzilla durch New York. Ja. Genau. Aber es ist eigentlich, es ist ziemlich einfach. Das sind einfach Sounddesign. Es ist nichts Besonderes. Aber ich fand es in dem Kontext. Also mein Gehirn hat auch irgendwann mal gesagt, das, was ich höre von Soundeffekten und das, was gesagt wird, das passt gar nicht zusammen. Weil ich ja beim ersten Mal die Bilder nicht gesehen habe. Und dann habe ich gemerkt, dass das ist ja ein Vierteiler irgendwie unter Rechten oder sowas. Und der erste Teil war ja, es gibt ja vier Teile, so wie ich es verstanden habe. Also ich habe jetzt nur den ersten über die IB gesehen. Und da habe ich so gemerkt, da geht es nicht um Argumente, um Sachen. Da ging es mehr so um, eine Stimmung. Alte Ressentiments wieder auferstehen lassen. Das sagt man immer, wenn man Rechte angreift, ja, wenn man, lassen wieder Ressentiments ausleben, auferstehen hier wegen Fremdenhass und so. Aber die haben ja genau das Gleiche gemacht, fand ich. ah, die der Nazi und und dann anscheinend auf in der Moschee uriniert, sagt der Imam. Weißt du, ja klar, lügen ja, ein Mensch lügt ja nie, weißt du. Und wenn ich mir mal einfach die Sachen so angeguckt habe, ich meine, manche Sachen, also ich fand der Analyseteil, wie sie mit Social Media umgehen, fand ich schon sehr interessant, dass eigentlich kein Schwein im Real Life zuguckt und alles so sich im Internet verbreitet. Also dieses kollektive Gefühl können sie gut verbreiten. Da muss ich sagen, konnte ich schon mit zustimmen, was da in der WDR-Doku gesagt wird. Ja, aber sonst war es für mich, genau wie Dennis schon sagte, ich war sogar verwirrter, muss ich sagen. Ja, aber das ist das Ding ist ja, wie gesagt, es ist so, es soll so sein, so ist jede Produktion. Ich glaube auch nicht, dass sie das Thema so ernst genommen hätten, sonst hätten sie es ein bisschen detaillierter gemacht. Also ich glaube, so ein Stern-TV oder Spiegel-TV würde da ein bisschen intensiver reingehen. Ich glaube, da wäre die Tonkulisse, glaube ich, noch einen Tacken gefährlicher gemacht worden. Aber grundsätzlich hätte ich da mehr Informationen gefahren. Für mich war das einfach eine sehr oberflächliche Berichterstattung. Und die Sache ist halt, wenn du vorher gedacht hast, die identitären Bewegungen sind Nazis, bist du darin bestätigt worden. Wenn du gar nicht von denen wusstest, denkst du auch, wenn du nicht verwirrt bist, dass das auch quasi die Weiterentwicklung der modernen Nazis oder die Nipster sind. Ja, das ist Nipster. Nipster, Nazi-Hipster, ja, tatsächlich. Ja, das ist, ja, ich, das war klar für mich, dass es eher sehr Low-Budget-Produktion ist. Deswegen sieht alles so ziemlich billig aus. Und man sieht, dass die Autoren, die Journalisten, sich hatten entweder sehr wenig Zeit für Recherche oder... Ja, ich glaube, das Problem ist, die hatten Zeit, aber hatten keine Lust. Also so kam es mir vor. Sender sagt ja auch, die haben sich Zeit genommen, die waren bei unseren Veranstaltungen, die haben mich stundenlang interviewt und dann kommt dieses Fazit dabei raus. Also die haben schon Zeit und Ressourcen investiert, das ist ja das Tragische. Und was glaubt ihr, ist das sozusagen, war es ihre Intention, ihre Absicht, die Identitäre einfach zu bashen, oder war es sozusagen die Redaktionsaufgabe, die sie von WDR bekommen haben, oder was glaubt ihr? Jein, also wie gesagt, bei solchen Produktionen ist das so, dass es wird auf jeden Fall die Meinung des Chefredakteurs wieder gespiegelt, also quasi es wird auf jeden Fall wieder gespiegelt von dem, der es quasi machen ließ, der gesagt hat, hier, lass das mal so ein bisschen so und so machen, aber es hat auch ein bisschen was mit Effekthascherei zu tun, mit Quoten, mit der visuellen Sprache und so weiter. Also da ist, also wenn jetzt Leute sagen, ja, das haben sie nur gemacht, um die IB zu bashen und sie wollen ihre linke Agenda durchdrücken. Jein, wahrscheinlich ist der Redakteur, der das gemacht hat, eher linksorientiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass rechtsorientierte Leute bei öffentlich-rechtlichen Fernsehen überhaupt arbeiten. Ich glaube nicht, dass sie das sehr lange durchhalten. Wahrscheinlich nicht, ne? Richtig. Von daher, es gibt auf jeden Fall eine Meinung, die sich durch die Serie durchzieht. Es ist ein bisschen wenig recherchiert worden und es hat, ich glaube auch tatsächlich, auf längere Sicht wird es Leuten wie Martin Sellner auch eher was nutzen, weil sie sich quasi in Anführungszeichen diese Opferrolle spielen können, wo die sagen, ja gut, guck mal, wir werden komplett falsch dargestellt, eigentlich sind wir so und so. Oder Sally, was meinst du? Ey, ganz ehrlich, ich bin eh nicht ganz so aus der IB schlau, weil mir ihr Konstrukt manchmal, ich verstehe das gar nicht letztendlich. Aber man muss halt auch ein bisschen sagen, wie soll ich denn das jetzt erklären? Ich finde, das ist ein Unterschied zwischen, was du theoretisch von dir geben kannst, auf höherem Niveau, aber was das letztendlich für eine Außenwahrnehmung hat. Ja? Also man kann Reconquista sagen und man kann sagen, in 50 Jahren sind wir fremd im eigenen Land, weil XYZ, ja, das muss ja auch nicht stimmen, aber dass dann halt trotzdem die größten Vollidioten kommen aus dem altbekannten Lager, die halt sagen die auch oft selber, viele sind ja aus dem, oder manche sind aus dem extremen Lager gekommen, kommen dann da rein, Ja, weil sie selbst zum Beispiel auch. Ja, ja, genau. Und weil sie halt gesehen haben, sie wollen diesen schmalen Grat erwischen zwischen Patriotismus und, ja, dass das halt nicht überläuft. Ich denke mir halt so, die meisten Menschen sind halt dumm. Sorry. Also nicht dumm, ja. Aus, aber weil sie nichts da, die können halt nichts dafür. Nicht jeder hat das Privileg, eine hohe Bildung zu bekommen. Die haben andere wichtige Sachen. Und die verstehen diesen schmalen Grat nicht. Und wenn ich mir halt die Doku angucke, natürlich ist vieles so übertrieben dargestellt. Manche Sachen sind aber auch, muss man halt sagen, kann man schon so auslegen. Ja, weil... Absolut. Sehe ich genauso. Ich meine, die haben ja, soweit ich das beurteilen kann, haben sie auch nicht wirklich gelogen. Sie haben ja nicht gesagt, ja, sie haben ja keine Unwahrheit verbreitet. Ich glaube, der einzige Fehler, den sie gemacht haben, der mir tatsächlich aufgefallen ist, dass sie Martin Sellner als den Chef der gesamten Bewegung dargestellt haben. Sonst ist mir da nichts aufgefallen, wo wirklich komplett hundertprozentig gelogen worden wäre. Ich glaube aber nicht mal gelogen. Es ist einfach so, wenn du ein eher, ja, ich sag mal, linkeres Weltbild hast, dann deine Grundwerteidee ist halt da. Und dahingehend gehst du halt aus, und wenn du dir das dann so anguckst, denkst du halt nur so, was Reconquista, hä? Bist du eigentlich bescheuert? Was labert da für ein Blödsinn? Weil, und dann wollen die auch gar nicht darüber reden. Ich glaube, das ist für solche Leute wie wenn einer mit Chemtrails daherkommt. Was will man da jetzt groß sagen, außer Vollidiot? Weißt du? Ja, absolut. Ich meine, wie gesagt, ich bin selber, ich weiß nicht, wie, ich glaube, Leo und ich, wir sind beide keine großen Fans von der Identitärbewegung, keine, oder von Martin Sellner. Aber allein schon aus dem Grund, wenn sie es, wenn es quasi, ich meine, wir sind selber Ausländer. Also das heißt, ich weiß nicht, sehen sie uns auch als, in Anführungszeichen, Feinde? Oder deswegen, da bin ich immer sehr, sehr unsicher selber. Worauf wollte ich hinaus? Ja, weil genau, ihre Begriffe, Reconquista oder Remigration, wie. Sie haben kein einziges Mal, habe ich gehört, wie es tatsächlich vonstatten gehen soll, denn wie soll Remigration gehen bei zum Beispiel Muslimen, die in der dritten Generation hier leben? Die haben Staatsbürgerschaft und alles. Es ist, man kann sie in Anführungszeichen gewaltfrei nicht mehr aus dem Land jagen. Und wenn das ein Aufruf zur Gewalt ist, ist das halt, naja, nicht wirklich, nicht wirklich richtig, oder? Ja, aber ich finde, das ist auch so der krasse Unterschied zu... Und das ist wirklich nur meine krasse subjektive Meinung jetzt. Damals haben halt, und ich will den Vergleich nicht ziehen, um es irgendwie schlecht zu machen, also wenn Martin Sellner das irgendwie sieht oder so. Nazis sagen halt Ausländer raus. Mhm. Und dann gibt es halt die Leute, die sagen, wir haben da ein Problem. Wir haben da ein Problem mit der Gruppe, mit der Gruppe, mit der Gruppe, immer mit der Gruppe und wieder mit der Gruppe ein Problem, bla bla bla bla bla bla bla. Was soll das jetzt suggerieren? Weil es gibt halt so auf einer Semantikebene halt so, auch, dafür spielen auch Gefühle und Emotionen eine Rolle. Und wenn man halt dauernd nur über Muslime, Muslime und die Ausländer, die Türken redet und immer nur ins negative Licht drückt, ja, berechtigt aber, berechtigte Punkte anspricht, das ist aber wichtig. Aber dauernd nur darüber redet und dann noch redet von Remigration und so weiter, dann frage ich mich halt, was die damit erreichen wollen. So. Also das fehlt ja nicht viel. Also wenn man sich teilweise AfD-Plakate anguckt, habe ich neulich eins gesehen, so Deutschlandfahne. Und dann steht da ganz oben 74,4% der Syrer arbeitslos. Und dann steht drunter noch irgendwann, ne, ne, ne. Und ganz unten, Deutsche haben die Zeche zu zahlen. Und dann ist Merkel daneben, links ist eine Explosion und die lacht sie die Explosion an. Das Ding allein ist ja erstmal okay. Aber wenn das immer, immer, immer und immer wieder kommt, dann konstruierst du einfach ein Feindbild von einer bestimmten Menschengruppe. Kann sein, dass es die Wahrscheinlichkeit höher sind, dass da auch so asoziale Leute drin sind. Will ja auch gar nicht sagen, klar. Aber ich habe noch nie groß von, sag ich mal, von denen gehört, hey, wie könnten wir es besser machen? Oder weißt du, wie können wir die Leute auf unsere Seite holen? Es ist halt so, wir gegen die. Ja, es sind diese Superlative, die eine Diskussion überhaupt nicht möglich machen. Also wenn zum Beispiel, ich übertreibe jetzt mal als Beispiel, wenn der komplette rechte Flügel sagt, alle muslimischen Ausländer sind Verbrecher und alle Syrer und alle Flüchtlinge, die herkommen, sind potenzielle Terroristen, alle raus mit denen. Und der linke Flügel sagt, nein, alle Flüchtlinge und Syrer sind großartig, alle rein mit denen, dann wird natürlich niemals was passieren. Wenn der linke Flügel sagt, ja, es gibt ein paar Verbrecher unter denen und die sollten dementsprechend behandelt werden, der rechte sagt, ja, es stimmt, es sind nicht alle Verbrecher und es gibt grundsätzlich vernünftige Leute dazwischen, da kann eine Diskussion entstehen, aber das ist das, was ich gerade nicht sehe. Die Frage ist nur, warum nicht? Und ich glaube, das liegt daran, dass die Leute ziemlich damit zufrieden sind, einfach eine Position zu haben. Und ich meine, das ist ja generell so, man will ja von der Position nicht abweichen. Das könnte auch bei religiösen Leuten sein, bei politischen Ideologien oder so, wenn du mit jemandem redest und den widerlegst, der ändert ja nicht von jetzt auf nachher sein Weltbild. Die Leute schotten sich ja erstmal ab, weil du denen so ein Stück Sicherheit kaputt machst, was ja auch verständlich ist. Und ich glaube, das ist auch dieses Problem, was wir in dieser superlativ geführten Diskussion haben. Die Leute wissen schon, entweder sind alle Flüchtlinge völlig okay und wenn man das kritisiert, ist man rechts und die Rechten sagen halt das. Die sind völlig, da muss man gar nichts mehr sagen. Aber darf ich kurz sagen, ist das nicht die Aufgabe vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, diese Diskussionen zu organisieren und zu fördern. Weil klar, die Leute, solche Diskussionen zwischen den Leuten sind schwierig, aber dafür gibt es den Staat und öffentlich-rechtliches Fernsehen auch Teil vom Staat. Ja, und das ist ihre Aufgabe. Und was sie momentan machen, ist einfach politische Propaganda. Ja, da muss ich sagen, für mich ist, was politische Bildung angeht, wenn dann nur Phoenix. Alles andere ist für mich Müll. Wenn im WDR irgendwas kommt über Politik oder sowas, dann nehme ich das in den meisten Fällen nicht ernst, beziehungsweise interessiere mich nicht dafür. Das ist wie, wenn man über geopolitische Sachen redet und dann hart aber fair guckt. Ich kann mir aber auch die Phoenix-Talkrunde angucken mit Politikwissenschaftlern, mit weltanerkannten Journalisten und so weiter. Das ist ein anderes Niveau. Und für mich ist das so ein Fall von die Aufgabe der politischen Bildung der Mainstream-Bevölkerung ist völlig in die Hose gegangen. Aber wie viel kann man da überhaupt machen, frage ich mich. Ja, kann man machen. Das ist, wenn man zum Beispiel Fernsehen, deutsches Fernsehen zumindest vor 10 Jahren anguckt, das, was vor 10 Jahren war, war das Bild schon anders. Da war das war, die Berichterstattung war schon viel ausgewogener. Ja, denkt man an die denkt an die Elefantenrunde im Fernsehen, die es auch schon nicht mehr gibt. Ja, aber ich meine, es ist auch so eine Herzensangelegenheit, auch besonders von Leonid, dass, weil es läuft jetzt darauf hinaus, 7,5 Milliarden nehmen die öffentlich-rechtlichen Medien ein über diese Zwangsgebühr, über die GEZ. Oder 8,5, glaube ich. 8,5 Milliarden, also auf jeden Fall eine Unsumme. Das heißt also, das ist ja diese ewige Diskussion. Ich teile die Auffassung von Leonid in Bezug auch auf den Auftrag der öffentlichen Medien, der öffentlich-rechtlichen. Das heißt, wenn man schon ein solches Budget hat und das faktisch die gesamte Bevölkerung strafrechtlich verfolgt werden könnte, theoretisch, wenn sie sich weigert, diese Zwangsabgabe zu entrichten, ja, das ist ja faktisch eine Steuer, auch wenn sie anders bezeichnet wird, es ist eine Steuer, sollte man nicht an die Quoten denken. Deswegen denke ich auch, Sally hat ihn dahin, das war ja deine Frage, Sally, kann man das anders handhaben? Das Problem bei diesen ganzen Polit-Talkshows in ZDF und ARD, ja, nicht nur Politik-Show, auch Dokumentationen, auch das ist Dokumentation. Aber er bezog sich jetzt hart, aber fair mit Plassmann und dann noch Illner und wie heißt noch diese andere, die noch schlechter ist, Will. Hast du gerade Plassmann genannt? Plassmann, wie auch immer, ja, Verzeihung. Auf jeden Fall, all diese ganzen Gestalten und diese mit ihren entsprechenden Polit-Sendungen, die sind auf die Quote aus. Das heißt, also Plattitüde, möglichst wenige wissenschaftliche Quellen, es muss schnell gehen, zügig, möglichst einer der schnell ausrastet und Streit natürlich, dass es chaotisch wirkt, dass es die Quote anhebt. Es ist kein Bildungsfernsehen. Und da gebe ich euch allen recht, weil ich glaube, ihr wollt auf diesen Punkt hinaus, wenn man diese Milliarden und Abermilliarden vom Bürger erpresst, denn das ist ja nichts anderes, kann man durchaus diese Mittel dafür verwenden, weil da steht man ja außerhalb der Konkurrenz. Das heißt also, dann geht das dahingehend aus, dass die Bevölkerung gebildet wird und denkt nicht an die Quoten. Dafür muss ich nicht ganz, das ist nicht ganz richtig, denn der Topf der GEZ, also die gesamten Gebühren, der wird ja... Die Pensionen und der ganze Bullshit, ja. Nee, das ist was anderes. Der Topf der Einnahmen, der muss ja auch irgendwie unter den Sendern verteilt werden. Und auch da wird es ein bisschen entschieden nach Quote, nach Anfrage etc. Das heißt, nicht jeder Arte bekommt nicht so viel Kohle wie, der, wie das ZDF. Was ich schade finde. Ich persönlich. Aber, ja, aber es gucken ja auch ein bisschen weniger Leute Arte bekommt doch auf französischen Aber wir sagen, wir reden jetzt über was anderes. Mein Punkt ist einfach, dass das, was Sally gesagt hat, es gibt ein Problem und die Leute, wo, es gibt kein Problem mit der Diskussion und alle sitzen in ihren eigenen politischen oder ideologischen Lagern. Aber das meine ich, dafür gibt es Staat, dafür gibt es öffentlich-rechtliches Medium oder staatliches Medium, um diese Diskussionen zu führen zu lassen. Das ist das Ding. Und diese Dokumentation, obwohl es natürlich, ja, man kann sagen, sie haben dann nichts Falsches oder nichts faktisch Falsches gesagt, aber es ist offensichtlich, da spürt man offensichtlich politische Agenda, sag mal so, oder? Also ich ganz kurz, aber ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen bewusst ideologisch geführte Berichterstattung und ja, so ist halt mein Weltbild, in Klammer, so sehen die einfach die Welt. Also die haben zwar ihr Weltbild, aber die denken, die Welt funktioniert halt so. Es ist keine Ahnung, wie wenn Farbenblinder nicht weiß, dass es sowas wie Farbenblindheit gibt und er sagt, solche Farben gibt es gar nicht. Und dann berichtet er halt darüber. Ich glaube, das ist das größere Problem, dass gerade bei den Leuten bestimmte Problematiken einfach nicht bewusst sind. Gerade was Migranten angeht, Demokratiefeindlichkeit unter Migranten, Homophobie und so weiter, dass das so aus was für einem Grund auch immer so unter den Teppich gekehrt wird. Und wenn dann halt wieder so Neurechte ankommen, dann so, ah, die hatten wir ja schon mal. Beschimpfen wir sie einfacher als Nazis, dann gehen sie schon wieder weg, so wie mit der NPD. Schade. Aber das ist, ja, aber die ganzen Redakteure, die beim WDR sitzen oder bei den Öffentlich-Rechtlichen, die ganz oben sitzen, das sind Alt-68er. Das ist genau das, was du sagst. Ja, so sind sie. Ja, das ist wie zum Beispiel. Die krallen sich fest an ihre Sessel. Ja, ja, und das ist ja wie bei der USK oder sowas. Das sind ja auch alles so gegen Gewalt. Und da hat jemand, keine Ahnung, eine Pistole programmiert. Also muss das Spiel ab 18 sein und so ein Blödsinn. Ich weiß, man hat halt so ein Bias, aber es gibt halt einen Unterschied zwischen Linken und Linksliberalen. Weißt? Und ich, wenn ich mich vielleicht so orientieren könnte, wäre ich schon ein bisschen linksliberal. Also die Politik sollte sozialdemokratisch sein. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass ich SPD wähle oder so. Ich kann eh nicht wählen, weil ich ein Ausländer bin. Aber ein liberales Menschenbild zu haben, so einen Austausch zu haben der Argumente, um zu sehen, wer die bessere Lösung hat, weil am Ende alle davon profitieren. Aber ja, anscheinend funktioniert das ja nicht so gut. Naja, die Idee der Politik war ja schon immer, dass man quasi, dass jede Partei eine Meinung vertritt und das Volk davon überzeugt, dass ihre Meinung die richtige ist. Jetzt momentan passt die Politik ihre Programme der Meinung des Volkes an und quasi greift dann jeweilige Bevölkerungsschichten ab. Von daher, ja, das ist das Problem, was du gerade ansprichst. Ja, das ist auch dieses, weiß nicht, ob ihr euch so auskennt. Eine Frage, habt ihr so einen akademischen Hintergrund oder so? Leo, sag du zuerst, dein als höher. Ja, ich bin vom ersten Beruf Jurist. So, ich habe Rechtswissenschaft studiert in Moskau und Mit der Knarre reinkommen. Ja. Genau. Russisches Recht. In Deutschland habe ich an der Filmakademie studiert, so Film- und Medienproduktion. Deswegen interessiert mich genau das Thema mit dem Fernsehen ganz stark. Weil das, was gerade im Fernsehen in Deutschland passiert, finde ich wirklich, ja, ich finde es furchtbar, wirklich. Und du sagst, Ja, wir sagen, ja, okay, alle 68er-Generation, die sitzen jetzt ganz oben bei den Medien, aber sie machen diese Medien gerade kaputt. Und ich weiß nicht, was dann passiert und wie es aussehen wird, wenn sie dann endlich mal weggehen, in die Rente oder einfach, ja, sterben. Weil das sind Ruinen, habe ich das Gefühl. Weil politisch und qualitativ in allen Sichten. Okay, Gustavo, magst du dich kurz eben schnell äußern, was du bist? Ja. Ich bin Historiker. Okay. Danke. Bei mir ist es noch um einiges schlimmer. Ich habe Medienwissenschaften und English Studies gemacht. Okay. Ah, okay. Aber auch noch nicht fertig. Eines Tages mache ich meinen Bachelor, irgendwann. Ja, auf jeden Fall, was du gerade angesprochen hast, also die Politik greift sich das immer ab. Das kommt ja aus dieser neuen politischen Ökonomie, diese Theorie des Medianwählermodells, dass die Parteien, gerade die großen, also es geht eigentlich im Bestfall, im Idealfall von einem Zwei-Parteien-System aus, klar, Amerika und so weiter, aber kann man auch hier anwenden, dass die großen Parteien versuchen natürlich, die meisten Leute abzugreifen. Wo hat man die? Irgendwie in der Mitte. Ist jetzt egal, wie weit die sich positionieren, aber das hat man ja auch in Deutschland gesehen, die CDU ist immer linker geworden. Hat den Mindestlohn abgegriffen von der SPD, dann kam noch das mit dem Atomausstieg, was sie von den Grünen geholt haben. Natürlich hat das operationell ein paar Gründe gehabt, klar. Also gerade Fukushima und so weiter. Nichtsdestotrotz haben sie sich da Leute aus der Mitte geholt. Und ich meine, klar, den Spruch kennt wahrscheinlich schon jeder. Die CDU ist so weit nach links gerückt, dann ist sowas wie die AfD war klar abzusehen. Ich habe schon. Die CSU hat damit auch ein richtiges Problem, oder? Mit Seehofer. Die wissen ja nicht mal, was sie machen sollen. Ja, das ist das Komische ist, bei die CSU ist für mich so eine FPÖ-Light. Ja. Das merkt man auch so ein bisschen kulturell. Ich war mal, also neulich das erste Mal richtig in Österreich Urlaub machen und es ist echt krass zu sehen, wie regional die Leute dort einkaufen. Also wirklich, du gehst in den letzten Dreckspar, ja, in so einem kleinen, billigen Kuhkaff und du kriegst da Regionaleier Bio für 4,50 Euro. Ja, in so einem kleinen Minikaff neben Discountzeug. Weil die Leute wollen sich unterstützen, weil das sind Österreicher oder Kärntner oder die sind ja auch noch ein bisschen krasser. Und in Bayern fängt es ja auch an, da haben die ja schon eigenes Biosiegel. Bayerisch-biologisch. Ja, das ist nicht einfach. Das habe ich auch in NRW gesehen. Also ich war in einem Rewe und da haben sie tatsächlich Nudeln und Eier aus der eigenen Region gehabt, mit einem Regionalsiegel. Das heißt, ja, Regionalsiegel gibt da überall, Nudeln. Aber gerade so dieses Bio, weil dieser Patriotismus, sage ich mal, sich manifestiert sich auch auf die Topografie, aus denen die Länder kommen. Gerade Österreich, selbstverständlich. Tourismus, die Skigebiete, diese Naturverbundenheit. Und in Bayern ist es ja teilweise ähnlich. Natürlich gibt es Unterschiede wie München und so weiter. Und desto weiter man. Und das ist immer so ganz komisch zu sehen, finde ich. Und das ist bei der CDU, wenn man sich das mal so anguckt, die legen da nicht so viel Wert drauf. Also ich arbeite halt nebenher in so einem Feinkost, Regionalmarkt, Bio, wo es Demeter und Biolandzeug gibt. Also da versucht man mit dieser Gemeinwohlökonomie die Leute darauf zu trimmen, regional einzukaufen, weil es ist besser für deinen Nachbarn und die regionale Wirtschaft. Und in Bayern klappt's, in Österreich klappt's. Und die sind ja eher rechts, sage ich mal, was ja total komisch ist. Also dieses Konzept funktioniert bei denen. Also nur mal so eine andere, keine Ahnung, wo ich jetzt hingedriftet bin, sorry. Aber ich finde das, nur witzig, weil da habe ich so gesehen, so einen gesunden Patriotismus hat schon so seine Vorteile. Ja, es ist komisch, weil das du erwähnst, Bayern ist tatsächlich so die einzige Region in Deutschland, in der es sogar sowas noch, so eine starke Regionalkultur bzw. Regionalidentität gibt. Die gibt es zum Beispiel im Rheinland gar nicht. Oder in Westfalen oder in Niedersachsen oder in Schleswig-Holstein. Das heißt also, diese Regionalkultur, dieses regionale Bewusstsein gibt es eigentlich in Deutschland nur in Bayern. Vielleicht ein bisschen in Baden und in Schwaben vielleicht. Also Sally, ich glaube so von deinem Slang her, tippe ich mal, du bist aus Baden-Württemberg, oder? Sally. Oh, sorry, ich hatte gerade irgendwie einen Verbindungsabbruch. Habt ihr mich nicht gehört? Nee, also, du bist aus Baden-Württemberg, kann es sein? Ja. Genau, ich habe es getippt. Du hörst dich ein bisschen schwäbisch an. Deswegen, also ich weiß nicht, wie es bei euch in Baden-Württemberg ist, aber mir kommt es so vor, als sei Bayern die einzige Region in Deutschland, wo es noch so ein Regionalbewusstsein gibt. Ich glaube, in Schwaben auch ein wenig, in Baden vielleicht auch noch, aber je nördlicher du gehst in Deutschland, umso weniger gibt es dieses regionale Bewusstsein. So kommt es mir zumindest vor. Ja, man sieht es nur in so manchen urbanen Gebieten. Hamburg. Ich bin Hamburger, bla bla bla. Ja, auch in Köln, so Kölle und ja. Genau. Aber das und ist die, so Stadtkultur. Und die, ja, genau, so Stadtkultur gibt es. Und die Berliner natürlich. Aber ich habe noch nie einen gehört, ja, yeah, ich komme aus Brandenburg, so what? Oder ich bin Westfale oder ja, keine Ahnung. Aber ich finde trotzdem, Bayern ist schon, also man hat halt zwar Schwaben und Baden, aber das existiert, glaube ich, auch eher nur, weil die sich hassen. So, ja, so kommt es ein bisschen auch vor, Badenz und Schwaben. Ja, man hört halt dieses Ich bin Schwabe nur bei... Ja, wir haben Daimler-Benz, Porsche und sowas. Und wenn halt ein Badenser neben einem steht, damit er sich aufregt, weißt. Und in Bayern ist es so, ich weiß nicht, ja, wie soll ich das sagen? Ich bin jetzt auch nicht der Experte. Also ich habe mich auch mehr in Nürnberg, München aufgehalten, das auch nicht repräsentativ ist. Obwohl ich selber auch aus so einem ganz kleinen Kaff aus dem Schwarzwald komme, ja, wo es mehr Kirchen als Schulen gab. Und da war das so sage ich mal, da geht es schon einen Schritt weiter. Das ist schon eine Identität, die nicht schlimm ist auszusprechen. So, ich bin aus Bayern. Und also, wow, cool. Oder man denkt, die Leute erwarten so, ah, aus Bayern. Weißt du, wenn ich das zum Beispiel höre, jemand kommt aus, keine Ahnung, aus dem Sauerland, denke ich mir so, ja, und jetzt? Oder die Person wahrscheinlich von sich selber so ganz gelangweilt. Ja, ich komme aus dem Sauerland. Weißt du? Oder nur, wenn er explizit gefragt wird, wo kommst du her? Aus dem Sauerland. Ja, genau. Aber die Bayern verkaufen sich auch sehr geschickt, weil ich bin selbst Lateinamerikaner und in Lateinamerika ist es so, dass man Deutschland mit Bayern gleichsetzt. Ja, das ist weltweit so. Und Oktoberfest ist wirklich jetzt das... Ich glaube, das ist die stärkste Marke jetzt, neben Mercedes. Also die Bayern sind wirklich Marketing-Künstler, die können sich super gut vermarkten. Ich glaube, das liegt vor allem durch die Amerikanisierung, die das auch so nach außen getragen haben, weil Amerika, also Bayern, die Besatzungszone Amerikas war und natürlich sie diesen stereotypischen, also für die war das dann halt Deutschland. Okay. Ist nur eine Theorie von mir, aber ich meine, die amerikanische Kultur, gerade Hollywood und so weiter, hat ja ganz großen Einfluss gehabt auf die westliche Welt, beziehungsweise auf die ganze Welt, auch auf Stereotypen. Ich meine, ich habe noch nie von diesem Stereotyp der schwedischen Frau gehört. So eine geile, vollbusige Frau. Das höre ich von Amerikanern. So, warum ist das davon so? Okay. Also in Lateinamerika hat man auch dieses Bild der Skandinavierinnen allgemein, insbesondere aber der Schwedinnen. Ja, aber gerade in so Film- und Popkultur wird es halt noch ganz krass verstärkt. Ich sag mal, in dieser Fast-Food-Kultur. Ja. Leute, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt zum nächsten Thema kommen. Ja. Lass uns das Thema Save Dina Ali besprechen. Hartes Thema. Du wolltest, dass Sally das besprechen? Genau, Sally, das war quasi dein Herzenswunsch zum Teil, aber dann fang du auch direkt an, wenn du magst. Ja. Es wäre cool, wenn du ein bisschen die Vorgeschichte oder die ganze Geschichte zusammenfasst. Also es ging letztendlich darum, man hat es dann auch noch Social Media mitbekommen, es wurde ein Video veröffentlicht von einer angeblichen saudischen Frau, die auf dem philippinischen Flughafen feststeckt und dann gesagt hat, sie wird hier festgehalten von den philippinischen Behörden, weil sie wollte nach Australien flüchten. Und sie hat Angst, dass sie zurückkommt, weil sie dann halt, ja, wahrscheinlich stirbt, verprügelt wird, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sie es genau ausgedrückt hat.

Das Land ist ab 2018 für 4 Jahre eines von 45 Mitgliedern der Kommission für Rechtsstellung der Frau. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das heißt, sie sind zwar reingewählt worden, sind aber nicht die einzigen. Nur damit das heißt, es sind Saudi-Arabien, Katar, Bahrain, Jemen. Nein, okay, also gut. Aber ich weiß, okay, du hast recht. Also klar, es ist nur ein Staat von 45, die mitunter diese Kommission ausmacht. Ja gut, lass uns jetzt zum letzten Thema kommen, letzten Thema für heute, und zwar Social Justice Warriors Agenda im Mainstream, und zwar bei Marvel und bei Mattel. Dennis, vielleicht kannst du kurz zusammenfassen. Ja, also wie gesagt, das wunderschöne oder unschöne Schlagwort SJW, also Social Justice Warrior, was hauptsächlich eher von rechts gebraucht wird. Diese Agenda, die quasi bei Marvel angeblich und bei Mattel durchsetzen soll. Bei Marvel ist das so, dass der Verlag auf sehr viele diverse Superheroes setzt. Nur als Beispiel, es gibt jetzt, Iron Man ist seit 2015, glaube ich, sogar eine 15-jährige afrikanische Frau. Mhm. Das ist jetzt Iron Man. Thor ist eine Frau. Heißt sie denn noch Iron Man? Iron Fight. Okay. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Oder ist sie Transgender? Nee, Transgender, da gab es auch welche, aber die waren jetzt nicht so Mainstream. Spider-Man ist schwarz, also quasi der neue Miles, irgendwas heißt er jetzt, quasi der. Und homosexuell, kann das sein? Was kann, hat er? Kann sein, also so grundsätzlich. Und Mattel hat eine, so ich würde so nicht sagen, eine dicke Barbie rausgebracht, also das hat... Es gab eine, ah ja, das war, das, nee, doch, das war die, ja, die nee, nicht nur Barbie. Also da gibt's genau, da gibt es mehr eine Reihe. Da gibt's halt so eine. Ich teile einfach mal kurz den Bildschirm. Mhm. Das sind nur deine Pornlinks. Ja, genau. Okay. So, wow, das ist diverse. Und zwar, sie nennen es halt, keiner will die dicke Barbie kaufen, aber also, wie sehen auf dem Bild, dass es ganz viele verschiedene Versionen der Barbie gibt, die halt in Anführungszeichen realistische Körpertypen wiedergeben sollen. Sie nennen, hier beim Stern nennen sie die Diversity Barbie. Und lustigerweise sind die Verkaufszahlen komplett eingebrochen. So, ja, also, das für bei beiden Firmen. Die gesamte Kollektion. Sowohl Barbie bleibt in den Regal liegen, als auch die Comics, die Marvel Comics erleben gerade einen richtigen Umsatzeinbruch. Das Ding ist halt, meiner Meinung nach, diese ganzen Diversity-Sachen, vergesst nicht, dass wir im Kapitalismus leben. Das hat mit Ideologie rein gar nichts zu tun. Die Leute, die oben in den Chefetagen sitzen, die sagen, ja cool, die stehen drauf, wenn die Leute Minorities sind, wenn wir mehr schwarze Superhelden, wenn wir homosexuelle Superhelden, wenn wir mehr Frauen als Superhelden zeigen. Dann lasst uns doch ein paar Autorinnen einstellen, ein paar Künstlerinnen, die das ganze Zeug dann malen, die das ganze zeichnen, das wird uns bestimmt viel Kohle einbringen, weil das ja gerade der neue heiße Scheiß ist, genauso wie bei Barbie. Also aus ideologischen Gründen hat da niemand gehandelt. Die einzige Farbe, die Leute gesehen haben, war grün. Ja, aber glaubst du, weil sie dachten, dass diese ganzen Diversity-Leute einen Großteil der Käuferinnen und Käufer ausmachen könnten? Ja, ja, ganz genau, okay. Weil die Leute auch die lautesten sind. Aber das kann ich mir an. Aber weißt du, einerseits, ich denke mir dann auch so, das ist ein Erklärungsansatz, aber man hat ja Marktforschungsunternehmen, die Märkte analysieren über längeren Zeitraum und sowas. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die so dumm sind einfach. Weißt du, ich meine? Du vergisst die Außenwirkung, denn PR ist 90% von jeder Firma. So wie du gerade bei United Airlines oder wie auch mal die hießen gesehen hast. Ja, und du findest, ja, alle machen Fehler, weißt du, so, es gibt auch ganz viele Filme, die floppen, ganz viele Produkte, die floppen, es ist nicht immer hundertprozentig. Ja, klar, ich habe gerade gehört, für einen Befragten, wenn der Befragte dann befragt wird, bist du für mehr Vielfalt oder bist du ein Nazi, der im 19. Jahrhundert lebt und überhaupt keine Vielfalt. Nein, ich bin für Vielfalt, alles gut. Aber wenn ich dann letztlich die Comics kaufe, dann bin ich doch vielleicht etwas traditioneller. Dann möchte ich jetzt keinen Transgender afroamerikanischen Iron Man. Das heißt, vielleicht möchte ich dann den alten Iron Man. Ich glaube, also ich habe ein Problem damit, nicht, dass Transgender drin sind, sondern weil ich das Gefühl habe, dass die Leute ein Transgender reinmachen, weil sie dadurch denken, diverser zu sein und es nicht einfach machen, weil sie wollen. Absolut. Genau das habe ich gesagt. Das ist reines Marketing. Es ist, Es ist eine Idee, die man halt ad absurdum führt. Das Ding ist, ich habe mir ein paar von diesen Comics mal angesehen und ja, die sind auch inhaltlich nicht besonders gut. Es gab da irgendwie einen Kampf, ich glaube, zwischen der weibliche Thor und dann gab es eine weibliche ein weiblicher Bösewicht und die sagte, ja, wir sind doch Frauen, eigentlich müssten wir zusammen gegen die Männer kämpfen und was? ich werde was, meine Waffe im Plot, also im Plot des Comics, oder? Das war der Dialog in dem Sprechblasen. Das habe ich gerade auch in einem YouTube-Video gesehen. Das heißt, ich habe mir die Comics natürlich nicht selber gekauft. Aber das heißt, dass das auch inhaltlich, sie wollen halt so zeigen, guck mal, wie geil diverse wir sind und super frauenrechtlich, feministisch. Und die Story bleibt aber natürlich auf der Strecke. Ja, ich habe gerade auch vor ein paar Tagen gelesen, dass Doctor Who auch ein schwarzes Mädchen werden könnte. Doctor Who, aus dieser die Hauptfigur von dieser BBC-Serie so als. Und ich glaube, hier sehe ich zwei, ich sehe das hier ein Vorteil und Nachteil vom Kapitalismus. Vorteil ist, dass eigentlich Kapitalismus ziemlich flexibel ist und auch solche Verzerrungen im Endeffekt vermeiden wird. Weil die Leute kaufen das Ding, dann kommen sie zurück. Und diese Social Justice Warriors Übertreibung wird dann trotzdem dann irgendwann weg sein und relativ bald, glaube ich. Das kann sehr gut sein. Aber Nachteil davon ist, dass, wie gesagt, es ist kein Kampf. Es ist eigentlich ein gutes Ding, so Kampf für Rechte und für Gleichheit und das ist und gegen Diskriminierung, das ist schon mal gut. Aber wenn es Teil vom Marketing ist, weiß ich nicht, ob es wirklich gut ist, weißt du? Weil das ist es ist dasselbe, wie wenn fette Corporations versuchen, mit Memes junge Leute zu gewinnen oder sowas. Es ist einfach nur, sie merken, oh, da ist was Cooles Neues drin, lass uns da auf diesen Zug aufspringen. Ich habe euch mal das Ding gefunden, den Comic-Ausschnitt. Ich zeige es euch jetzt direkt. Da ist der, ich glaube, ich habe kenne die Bilder schon, glaube ich. Mal gucken. Also, es cringed sehr. Ihr seht es, ja? Also sie schlägt einen anderen Bösen und sagt, I ain't fighting no woman, a woman for, and neither is he. Not today. Okay. I'm standing down out of respect. Und da ist die weibliche Thor. Ja, ja. Can't have been easy for you. Hasn't been for me either. Weil Frauen haben es ja schwerer. Das muss man nochmal akzentuieren. Und okay. Es ist, wie gesagt, es ist kein Scheiß. But just so you know, this is a one-time girl power pass. Next time you get in my way, I will rip off your head and toss it into the Hudson. Es ist natürlich in dem Sinne, aber das ist der Grund, warum wir keine schönen Sachen haben können. Das ist ein bisschen so Gamergate-mäßig, oder? Hat was, oder? Ich meine, Sally, hast du das zum ersten Mal gesehen oder hast du das schon mal? Ich habe davon gehört, von den Comics, aber für mich ist es immer so ein wiederkehrender Mechanismus. Du hast ja gerade Gamergate angesprochen, es ist immer das Gleiche. Die Pseudo-Feministen sagen, beanspruchen für sich das Monopol für Gleichberechtigung und Diversität. Total illiberal meiner Meinung nach, weil sie es einem eher aufzwingen als individualistisch rüberzubringen, sage ich mal, einen Gedankenwechsel zu vollführen, damit die Leute ein schlechtes Gewissen haben, mehr oder weniger, wenn sie nicht auf ihrer Seite stehen. Und das wiederholt sich die ganze Zeit. Da gab es ja noch andere Fälle. Gamergate natürlich, dann das mit den Comics hier. Dann ging es ja auch mal los mit Serien teilweise, wo die versucht haben, so manche auch so Ex-Gamergate Anti-Gamergate-Journalistinnen und Journalisten so in Serien, sag ich mal, über Serien und Filme zu schreiben, da sind sie total unter Wasser gegangen und die versuchen es halt in jeder blöden Wirtschaftszweig, habe ich das Gefühl. Ein bisschen so zu pushen, als ob man jetzt so der Gesellschaft einen Schubs geben muss in die vermeintlich richtige Richtung. Ja, sie sagen ja, mehr. Sie sagen, sie argumentieren ja nicht ihre Position, sie moralisieren ihre Position in einer einzig positiven Stellung und alle, die dieser nicht zustimmen, sind automatisch schlechter. Absolut, es gibt überhaupt keine Debatte, das heißt, also sie haben die ultimative Wahrheit und das fast in einer quasi-religiösen, bewegt sich auf einer quasi-religiösen Ebene. Und entweder du akzeptierst es oder du bist ein Ketzer. Ich ja, meine, es hat das, auf jeden Fall was sehr Dogmatisches, würde ich sagen. Ja, ganz kurz, das Dümmste, was ich, was Gleichberechtigung und sowas gesehen habe, war das mit dem AC, was halt wir Klimaanlage. Kennt ihr diese, diesen Newsbericht? Ja, ja, Klimaanlagen sind sexistisch, weil Frauen Kälte und Wärme anders empfinden als Männer. Ja. Und deswegen sind Klimaanlagen eigentlich für die Männer eingestellt und Frauen frieren dabei. Ja, wow, und okay. Frauen frieren, genau. Und die meistens hat der Mann die Kontrolle darüber. Und für die ist es dann schön und für die Frauen dann schlecht. Und die können dann kein Kleidchen tragen im Sommer. Weißt so wie kommt. Und dann frage ich mich persönlich, wie kannst du als Mensch, du hast studiert, also du bist ja nicht dumm, und dann öffentlich vor tausenden Menschen so einen Blödsinn sagen. Und es sind wahrscheinlich die gleichen Leute, die sich über die Bilderberg-Group-Verschwörungsleute lustig machen oder Leute, die an die Illuminaten glauben und sowas. Und dann was über sexistische Klimaanlagen. Was ist denn? Wie geht das? Ja, aber ich meine, wenn das wirklich biologisch bewiesen ist, dass Frauen grundsätzlich irgendwie 5 oder 6 Grad alles kälter empfinden, ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, dann zu sagen, ja gut, dann zieh dich halt wärmer an, ist halt auch scheiße für die Frau, oder nicht? Also ich meine. Ja, aber was schlägst du zum Beispiel als Lösungsansatz vor? Ich bin ehrlich gesagt selber kein Fan von Klimaanlagen, einfach nur, ich habe auch schon mal in Büros gearbeitet, ich mag Klimaanlagen an sich nicht, deswegen ist das, aber ich weiß, wie gesagt, es ist ein Problem. Aber das Ding ist halt. Raum für Männer mit Klimaanlage? Oder weißt du, wie soll das plastisch aussehen? Oder? Nee, ich überlege mir halt, wenn es ein Büro mit mehr Frauen als Männern gibt und die Mehrheit sich darauf entscheidet, quasi weniger. In meinem Büro sind das fast ausschließlich Frauen und jetzt kommt der Sommer und jetzt, wo die das anspricht, erinnere ich mich jetzt an eine etwas unangenehme Situation. Das heißt, kein Fenster auf, Klimaanlage auf Null gestellt und ja, das ist Sexismus. Ich fühle mich benachteiligt. Das heißt, es ist genau derselbe Sexismus, wenn weniger Männer da sind. Ich möchte, nein, aber ich meine, ich bin in umgekehrtem Sinne jetzt in meinem spezifischen Falle dieser Situation ausgesetzt. Das heißt also, nein, es ist zu kalt. Aber gut, was soll ich machen? Für dich ist es ja dann nicht zu kalt, für dich muss es ja dann zu warm sein. Ja, zu warm, das meine ich ja. Es ist ja zu kalt für diejenigen, für die Frauen im Büro. Gut, okay, ich musste mich damit abfinden. Das heißt also, das, was ich jetzt versucht habe, als Lösung zu finden, ich habe mir so einen Mini-Ventilator gekauft, den schließe ich im Büro an meinen Rechner an und versuche dann ein bisschen Luft zu erhaschen im Sommer. Aber beschweren sich keine Frauen, wenn sie den Luftzug abbekommen? Nein, ich meine, ich bin fast ausgerastet. Da kam der Mann von der IT und meinte so, du musst uns aber vorher fragen, wenn du was an so einen Rechner anschließt. Junge, das ist ein Ventilator, ja, ich bin nicht jetzt für den Datendiebstahl hier. Das ist, aber gut. Aber wenn man sich halt einfach mal so die Kategorien dieser Themen, wenn man die mal so einordnet, merkt man halt schnell, dass das so ein Elfenbeinturm geworden ist. Ja, ich meine, Klimaanlagen oder... Sexistisch. Ja, und was weiß ich. Weißt du, und intersektioneller Feminismus hin oder her, er hat ja eigentlich gerade in den linkeren Strömungen Klasse mit eingenommen. Und ich meine, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft, das ist ein Fakt. Und gerade in Deutschland ist der Bildungserfolg stark abhängig davon, aus was für einer sozialen Schicht du kommst. Kommst du aus einer Arbeiterfamilie, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass du studierst. Aber das liegt in Deutschland auch bereits an den weiterführenden Schulen. Das heißt, es gibt ja diese drei, einige Bundesländer haben versucht, mit dem Konzept der Gesamtschule das etwas auszugleichen, dass alle Schüler nach der Grundschule faktisch auf der gleichen Schule sind, in Gestalt der Gesamtschule. Aber ich denke, dass das Problem der Ungleichheit ist, dass nach der 4. Klasse bereits, früher stärker als vielleicht heute, eine Grundschullehrerin entschied, okay, gut, nein, ich schicke dich auf die Hauptschule, dich schicke ich auf ein Gymnasium. Das heißt, der eine ist faktisch, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eher Handwerker werden und der andere eher Deswegen Akademiker. Deswegen werben ja auch die Hauptschulen aus, weil wer schickt denn sein Kind auf die Hauptschule? Freiwillig auf die Hauptschule, ganz recht. Ja, genau. Ich finde, es ist auch zu früh, nach der 4. Klasse in Deutschland zu entscheiden, was aus dem Kind wird. Wie alt sind die Kinder dann? 19? Ja, dann, also ich weiß ja selber, in meiner Lehrerausbildung sage ich mal, dass es gerade in der Hirnentwicklung von dem, was man weiß, ganz krasse Unterschiede gibt. Du kannst eine 7-jährige Schülerin haben, die eine Hirnentwicklung hat von einer 9-jährigen. aber auch jemand, der nur 6 Jahre hat oder vielleicht sogar 5. Und wenn du halt sehr früh trennst, dann ist es halt schwer. Ja. Aber ich glaube nicht mal, dass das so ein großes Problem ist. Wichtiger ist noch teilweise, dass du halt auch Eltern hast, die dahinter stehen und gucken. Ja. Und wenn du halt zwei Eltern hast, die beide abwechselnd schichten und dann nie wirklich jemand da ist, dir zu helfen, ja, weil die einfach müde sind und kaputt, dann hast du halt ein Problem. Und ich glaube, gerade so Sachen wie Ganztagsschulen sind ein ganz gutes Konzept. Genau, Ganztagsschulen. Aber klar, das ist natürlich schwer zu finanzieren. Ne? Das ist jetzt so der Versuch, mitunter auch in Deutschland den Bildungsstand anzuheben. Das wird ja schon seit Jahren in Deutschland debattiert, das Konzept der Ganztagsschule. Ja, es gibt ja, ist das ganz wichtig, auch für alleinerziehende Eltern. Enorm wichtig. Ja, selbstverständlich, weil die nur ein Einkommen haben. Und ich weiß es von... Ja, also dieses Bildungssystem habe ich eh irgendwann mal nicht verstanden, weil jedes Bundesland es komplett anders macht teilweise. In Berlin hast du dann diese Freiwillige, da zahlst du noch drauf und dann hast dann auf einmal so eine Art Ganztagsschule. Also es ist ja nicht eine Schule, Unterricht geht regulär bis 12.50 Uhr oder was weiß ich. Und dann gibt es so Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und dann nochmal ein paar. Und weißt du, und dann hat man halt immer jemanden da, der mit einem lernt und so weiter. Das, also eigentlich, was man zu Hause machen sollte. Aber dann die Eltern zahlen dann auch dafür, oder? Dass das Kind die zahlen noch irgendwie extra. Und ich glaube, mich daran zu erinnern, dass es für Einkommensschwächere irgendwelche Unterstützung gibt. Kürzt sich nach einer guten Lösung an eigentlich. Und wenn du dir mal so überlegst, wenn du gerade so... Ja, du arbeitest halt bis... Und das ist in Berlin? Oder ja, in Berlin weiß ich es auf jeden Fall, dass es das gibt. Hier in Baden-Württemberg haben sie ja mit diesen Gemeinschaftsschulen angefangen. Da war ich sogar bei einer zu Besuch und habe mir das angeguckt. Aber es hat mehr mit Ideologie zu tun und weniger mit Schulpädagogik. Okay. So, ja, man sagt halt, okay, Erst- und Zweitklässler sind in einer Klasse, dann hast du einen, heißt nicht Lehrer, sondern Lernhilfe oder keine Ahnung, was damit sich halt schöner anhört, um sich davon abzugrenzen vom orthodoxen Schulsystem. Und vielleicht auch ein bisschen weniger zahlen zu müssen. Ja, und dann steht der halt da, also wir haben dann beobachtet, jeder hat auch irgendwo seinen Tisch und dann steht er da und hat so die Uhrzifferblatt erklärt. Und dann kannst du halt zuhören oder nicht als Schülerin oder Schüler. Und dann haben die ihre Lernstation und müssen halt das und das machen in einem Monat. Das hört sich ein bisschen an wie so das Schulsystem in Finnland, oder? Ist das nicht so auch so konzipiert? Ich kenn mich das heißt gar eigenständiges nicht. Lernen, wenig Hausaufgaben und dass das Kind praktisch die eigene Kreativität nutzt und die eigenen Fähigkeiten und dass die Kinder selbst untereinander sozusagen sich unterstützen. Und dass der Lehrer sozusagen dann diesen Prozess, in dem die Kinder selbst aktiv sind, nur ein wenig leitet. Aber also, jetzt ja, ich kenne mich bei Finnland gar nicht aus. Man hört ja immer, die sind ja fast immer Platz, also bis vor kurzem, glaube ich. Nach wie vor, Nummer 1, wirklich in allen Statistiken zum Thema Bildung. Ja, was ich aber weiß auf jeden Fall, ist von meinem damaligen Mentor, als ich auf der Schule war, Lehrer, der war in Finnland. Und dann hat er so zu mir gesagt, die Lehrer können sich selber aussuchen, welche Lehrmaterialien die wollen. Die haben absolute Freiheit in Bezug auf das Lehrmaterial. Ja. Bei uns, ich war dann auch auf einer Konferenz da für Englisch mit allen Fachlehrern und Lehrerinnen. Und dann haben die ein paar hundert Euro oder was weiß ich. Und dann müssen sich alle drauf entscheiden, welchen Verlag nehmen wir. Ja, da gibt es halt dann nur die zwei Green Line oder das ist ja immer das Gleiche. Und dann nimmt man halt das. Alle. Das ist alles gleich. Ob es pädagogisch wertvoll ist, sei mal dahingestellt, die haben kein Geld. Und dann gibt es halt auch viele Lehrer und Lehrerinnen, die hassen die Bücher und benutzen die dann gar nicht. Aber die kriegen die halt trotzdem. Aber dann holen sie sich halt Sachen aus dem Internet, strengen sich halt mehr an, weil sie halt sagen, ey, mit dem Buch kann ich nicht arbeiten, weil das kompletter pädagogischer Müll ist. Ja, und in Finnland sagen sie halt so, du musst es halt am besten wissen, wie du es beigebracht bekommst. Sieht man ja dann an den Noten unter Umständen, ob du es dann richtig gut machst. Ja, finde ich ein gutes Konzept. Eigentlich schon.